Hallo zusammen, herzlich willkommen hier beim Nerdy by Nerds Audio Podcast Nummer 4. Hier zur relativ späten Stunde. Sind wir doch noch am Aufnehmen, oder man kann schon fast sagen, zur frühen Stunde schon fast wieder. Mit mir dabei, das mal. Der Fonso, wieder mal. Und der Butch. Und ich, der Joey, natürlich auch hier. Gut, was machen wir heute? Zuerst ein Watch Been Playing. Nachher wird unser Hauptteam der 3DS sein. Wir haben hier Gelegenheit gehabt, den mal in die Finger zu nehmen, den mal anzuspielen. Da werden wir hier noch einiges dazu sagen. Ja gut, dann starten wir doch jetzt voller Elan in den Podcast. Here we go! Ja, Watch Been Playing ist eigentlich gerade der falsche Name, weil ich hätte jetzt gerne etwas aus dem Bereich Film angesprochen. Und zwar haben Fonso und ich die Bourne-Reihe mit Matt Damon. Ich war eigentlich positiv überrascht gewesen. Ich habe den Film ja schon länger gekannt und eigentlich nie das Bedürfnis gehabt, jetzt zu schauen. Es ist doch noch ein toller Actionfilm mit coolen Sequenzen. Vor allem ist es fantastisch, wie der Bourne dann ab und zu auf geniale Weise irgendwie seine Gegner ausschaltet oder ja, genau. Was natürlich bei dem Film speziell ganz schlimm ist, ich denke, der ist in der Hochsaison von der Wackelkamera. Also, wer das nicht kennt, das sind so, vor allem in Action-Szenen wird das Element verwendet. Ja, also Bourne ist auch nicht der einzige Film, wo Wackelkamera einsetzt. Mir ist auch ganz negativ aufgefallen, damals der Public Enemy mit dem Johnny Depp, wo auch ganz schreckliche Wackelkamera-Elemente hat. Den Film habe ich auch im Kino geschaut und dort ist mir wirklich fast schlecht geworden, wo dann teilweise nichts mehr zu erkennen war wegen dieser Wackelkamera und nur noch bewusst, wie von einem Amateur gefilmt worden ist. Was hast du dazu noch zu melden, Fonso? Eigentlich gefällt mir die Reihe ganz gut. Es ist wirklich spannend. Es ist auch rein von der Geschichte her, es zieht einem richtig mit, finde ich. Sonst im Ganzen finde ich es eigentlich sehr gut. Und wie ist jetzt da, hat man da einfach den ersten Film gemacht und nachher denkt, oh, der verkauft sich gut, hängen wir noch 2 und 3 oder ist ja von Anfang an schon so geplant gewesen, dass man den in 3 Teile bringt? Also nach dem ersten Film hätte man nicht unbedingt müssen weiterfahren, stimmt eigentlich. Das ist so nicht so, also die Fortsetzung wäre nicht zwingend gewesen, aber so Flucht der Karibik mäßig. So das erste Mal ist... Ja, also das zweite hat wirklich dann einen dritten vorausgesetzt, würde ich sagen. Eben genau gleich. Aber der erste nicht. Und den finde ich auch eigentlich der erste dann. Okay. Fonso, was hast du gemacht? Ja, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, habe ich Supernatural geschaut. Da habe ich währenddessen fertig. Jetzt habe ich mal wieder mit Fringe weitergemacht. Also die Serie mit einem Fall von der FBI. Es ist schon auch eher übernatürliches Zeug. Und ja, eigentlich bin ich da richtig im Serienfieber, gerade im Moment. Gamen tue ich eigentlich in letzter Zeit eher wieder Halo, so zusammen mit den Kollegen da im Nerdy by Nerds Hauptquartier. Genau, haben wir gerade heute wieder gespielt und herausgefunden, Splitscreen ist nicht so das Wahre im Halo. Also es gibt da noch lustige Situationen, man merkt da richtig, wie die Grafik extrem schlechter wird, wie die Texturen erst animiert werden, wenn man, oder animiert erst dargestellt werden, wenn man direkt vor dir dran steht. Ja, also es sind dann gewisse Ebenen noch im Polygonbereich, währenddessen der Vordergrund noch normal aussieht. Genau, also wirklich definitiv nicht so schön, aber es hat ein Splitscreen, schon mal nicht so schlecht. Ja, ich denke aber auch, dass sich das immer mit zusätzlichem Spieler zusätzlich verstärkt. Also beim normalen Splitscreen für zwei Spieler ist der Effekt glaub, noch nicht so stark zu bemerken, würde ich sagen. Wir haben heute auch noch das Alan Wake gespielt. Endlich mal wieder, nach langer Zeit. Genau, wir haben es mal angefangen. Haben es eigentlich gar nicht schlecht gefunden, aber aus irgendeinem Grund haben wir da einfach wieder auf die Seite gelegt. Jetzt haben wir es vorher wieder vorgenommen und wieder gespielt. Ja, vielleicht ist uns auch der Grund wieder aufgefallen. Und zwar, das Alan Wake ist wirklich spannend von der Story. Es hat uns auch sehr gepackt. Und ja, es hat auch sehr ein schönes Setting mit den Landschaften im, was ist das, Alaska, oder? Ja, irgendwie so irgendetwas nördlich. Ja, es ist Auf jeden Fall hat das alles eigentlich ziemlich gepackt. Es ist auch sehr spannend mit den Taschenlampen, dass ja das Lichteffekt und so. Lichteffekte sind wirklich, die sind wirklich super. Auch so ein bisschen die ganze Umgebung. Also es hat teilweise mittlerweile schon PC-Niveau. Es gibt eigentlich nur etwas, was es irgendwie gestört hat. Die Kämpfe gegen all die Schatten-Zombies. Ist immer wieder das Gleiche. Ja, es ist immer das Gleiche. Die Zombies sehen natürlich auch immer gleich aus. Und mittlerweile ist es einfach nervig. Es ist irgendwie wirklich nur so ein Element geworden, um ein bisschen rumballern zwischen denen und ein bisschen das Game irgendwie noch ein bisschen strecken, dass es nicht nur 30 Sekunden bis zum nächsten Event geht, sondern dass man so noch ein bisschen Spielzeit kann zusammenhäufen. Ja, das ganze Game ist recht berechenbar geworden. Also wenn man meint, also wenn es gesagt wird, dass man da sicher ist, weiss man dann, passiert sicher wieder etwas. Ja, ja. Also, man hat auch gemerkt, es hat wirklich versucht, wirklich gute Schreckmomente einzubauen. Also so Screens, wo irgendwie kurz aufblicken mit irgendwie einer Frau drin, einer Böse, die irgendwie einem sollte erschrecken. Aber die werden dann voll schlecht platziert. Ja, ich würde vielleicht sogar die Regel aufstellen, dass man eigentlich keinen Horror-Shooter sollte machen, wenn man wirklich Horror vermitteln will. Ja, also wirklich, es wird dann der Schreckeffekt kommt mit in einer Kampfszene, wenn man eh schon voll aufgewühlt ist. Ja. Dann sollte eigentlich eingesetzt werden in einer ganz ruhigen Szene, wo man sich mega sicher fühlt, entspannt ist. Oder in einer ganz ruhigen Szene, wenn man mega gespannt ist, weil man weiss, es kommt gleich etwas. Aber sicher nicht mit seiner riesigen Schiesserei. Da funktioniert gar nicht, da verschreckt man überhaupt nicht. Und das ist irgendwie einfach schade. Also ich fände es fast besser, wenn man eigentlich nur eine Taschenlampe hätte. Die einzige Waffe wäre die Taschenlampe. Das ist dann so... Ja, das gibt einem das Gefühl, wirklich verloren zu sein. Und nicht immer einen kontrollierbaren Call of Duty dort zu spielen. Ja, vielleicht haben sie da einfach ein bisschen bei Resident Evil wollen klauen. Ja, und genau. vielleicht noch eine kleine Munitionsknappheit simulieren und dass man vielleicht am ehesten in Stress kommt und so in diesen Kämpfen gegen die Monster. Aber ja, dann muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt nicht wirklich aufgegangen, da die Technik. Gut, was habe ich noch gemacht? Ganz kurz Pokémon wieder gespielt. Ich wollte da gar nicht viel darüber sagen, wir haben zwar schon einen eigenen Podcast. Es gefällt mir immer noch, wobei je länger, je weniger. Es wird mir ehrlich ein bisschen zu monoton mittlerweile. Mal schauen, wie es weitergeht. Gut, dann sind wir hier wieder zurück mit dem Hauptthema heute, der 3DS. Wir haben die Möglichkeit gehabt, den anzuspielen, also den mal in die Hand zu nehmen. Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Und das Wichtigste natürlich das 3D. Wie funktioniert das? Ich möchte jetzt hier anfangen mit der vielleicht wichtigsten Frage, 3D-Effekt. Wie hat jetzt der auf euch gewirkt? Und ich fange es hier ab mit dem Fonso. Ehrlich gesagt bin ich sehr, sehr überrascht gewesen. Also positiv überrascht. Ich bin eigentlich nicht mit dem Glauben dorthin gegangen, dass es wirklich sehr fest einen 3D-Effekt wird geben. Weil ich habe noch nicht genau gewusst, wie sie das machen wollen, ohne Brille. Aber wo ich dann den in der Hand hatte, bin ich wirklich total überrascht gewesen. Also man hat den 3D-Effekt wirklich genau gesehen. Also einfach, man muss halt einfach genau gerade reinschauen. Ja, ich bin eigentlich nur ganz positiv überrascht. Okay, wobei man muss natürlich schon sagen, man merkt, wie es technisch dort teilweise ein bisschen an seine Grenzen kommt. Also ist jetzt nicht so, man stellt sich jetzt, sagen wir mal, eine Kugel vor, wie es gegen hinten immer tiefer wird, sondern man sieht schon noch, dass der 3D-Effekt eigentlich doch immer noch mit Ebenen erzeugt wird. Also man sieht wie eine Art mehrere Ebenen und nicht eine schön abgerundete Tiefe, wo je weiter hinten irgendwie stärker wird oder so, wie man es jetzt aus der Realität kennt. Ich denke, da wäre einfach die Leistung von dem Gerät einfach zu klein, um da machen. Und da müssen wir auch extrem viele Bilder produzieren. Aber bei mir, ich muss wirklich sagen, es hat auf Anhieb funktioniert. Bislang ohne Kopfschmerzen, aber ich habe auch nicht so lange gespielt. Wenn man schön gerade drauf schaut, geht da wirklich gut. Butsch, kannst du dich da uns anschliessen? Ja, ich bin auch im Vorhinein eigentlich eher aufgeschlossen gewesen. Und zwar, ja, Nintendo hat ja auch in den letzten paar Jahren immer wieder sich als sehr guten, sich bewiesen, dass sie gute Produkte auf den Markt bringen, aber auch vor allem Produkte, die ansprechen und die Masse erfreuen. Und doch, dass der 3DS könnte ja auch mich erfreuen. Ich bin dann halt vor allem noch skeptisch, wie das dann bei den Spielen aussieht. Technik ist auf alle Fälle, die funktioniert, ja. Ja, vielleicht bei der Technik bleiben wir gerade noch kurz und werden noch so ein paar Eckdaten geben. Also ich denke, eine wichtige Neuerung ist der neue Analogstick. Ich denke, das ist höchste Zeit geworden, dass sie jetzt auch einen Analogstick haben. Habe ich gut gefunden. Das Ganze fühlt sich sicher wertig an irgendwie. Man hat etwas in der Hand, das ist irgendwie noch schick. Wobei man muss schon sagen, vergleicht man es jetzt irgendwie mit iPhones, iPads. Es ist jetzt nicht irgendwie Aluminium oder Glas oder Metallic oder so. Es ist schon Plastik, aber es macht doch einen anständigen Eindruck. Hardware-mässig, also wir haben jetzt hier auch Beschleunigungssensor drin. Ich weiss jetzt nicht, wie toll das ist. Das ist sicher wieder etwas, wo die Spiele dann gut nutzen müssen. Da weiss man gar noch nicht, ob das etwas bringt. Das hat auch einen Schrittzähler drin. Wie man das brauchen kann, weiss ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Man kann 3D-Fotos machen, das haben wir auch gemacht. Ja. Es funktioniert, es ist wirklich toll, aber da habe ich gerade als nächstes müssen sagen, was mache ich jetzt mit dem Foto? Also das kann ich jetzt einfach genau auf meinem 3DS anschauen, das ist lustig. Und verschicken kannst du es nicht. Oder? Genau, also es hört ja gerade auf, ich kann es nicht irgendwie auf meinem PC tun und habe dort dann ein 3D-Foto oder so. Ja, das ist aber auch logisch. Ja, ist logisch. Also das Ganze wird mit zwei Cams natürlich geschossen, das Foto. Also das Gerät hat total 3 Kameras und 2 aussen, wo die das Bild machen. Die Cams haben 0,3 Megapixel, also das ist doch noch ein bisschen beschränkt eigentlich, also nicht wirklich viel, aber ja, es langt eigentlich als, für mich ist das so ein Spassfeature und für da langt es eigentlich. Ja, vor allem wenn es nur auf dem DS dann ist. Dann. Akkumässig habe ich mir jetzt noch im Vorfeld überlegt, finde ich wichtig, weil es sollte ja doch noch ein portables Gerät sein, wo ich nicht alle 20 Minuten wieder aufladen, also es muss auch ein bisschen haben für längere Fahrten. Da wird vom Hersteller angegeben 3-5 Stunden mit 3 DS-Games. Und bei klassischen Games, also DSi-Games, wird 5-8 Stunden angegeben. Also es ist natürlich eben, jetzt wie er schon gesagt, es ist ein rückwärtskompatibles Gerät zum Glück. Also muss auch. Ja, von mir aus nicht so gut. Ja, rückwärtskompatibel, also es hat die Advance-Titel laufen dann auch schon nicht mehr. Nein, das also... Das ist ja eigentlich auch beim DSi, glaube ich, im Gang. Genau, also den Slot haben sie klar, den haben sie jetzt nicht wieder eingebaut. Dafür kannst du dann die Spiele aber abladen. Ja, kostet ja, die Geld. Genau, also kannst du sie auch wieder kaufen. Man kann natürlich dann mit dem Gerät auf die Virtual Console zugreifen. Hätte man das nicht schon mit dem DSi können? Ja, doch. Schon mal, ja, okay, dann ist es eigentlich gar keine Neuerung, also von dem her. Ja, also gerade in Sachen online machen sie, glaube ich, nicht so viel Fortschritt, aber da ist Nintendo eh nicht so. Ja, zwar weiss ich nicht, ob man beim DSi hat können alte Gameboy-Spiele herunterladen. Man hat können auf die Virtual Console zugreifen, aber nur für DSi, also Minispiele und so. Okay. Ja, warum tun sie eigentlich ihr Online-Angebot so einschränken? Ist das aus Gründen von Jugendschutz oder haben sie da sonst irgendwie einfach die Unfähigkeit, überhaupt also, so etwas aufzustellen? Ich glaube, es ist einfach ein Punkt, dass sie ein bisschen den Zug verpasst haben. Es ist jetzt auch beim 3DS eigentlich das Feature nicht da, das ich mir gewünscht hätte. Man hat keine permanente Online-Anbindung. Also irgendwie auf ein 3G-Netz oder so irgendetwas. Wenn man online will, muss man einfach so eine Wi-Fi-Verbindung haben. Das ist automatisch mit Kosten verbunden, wenn du jetzt auf 3G ja, dich verbindest. Ja, beim iPad gibt es die Variante und dort ist es auch ich würde auch mit Zusatzkosten verbunden. Ich finde das toll. Ja, willst du Kosten für dein iPhone, für dein iPad, für dein 3DS? Ja, wenn ich das gut kann nutzen oder vielleicht kann ich das schon kombinieren mit irgendeinem Abo, das ich schon habe, dann kostet es mir nicht einmal mehr eines mehr. Ich meine, wenn ich portabel schon kann online spielen mit irgendwelchen Leuten im Netz, Multiplayer im Zug oder so, das wäre immer super, ich fände das lustig. Sicher ganz allgemein noch eine Info, das Ding wird am 25. zu uns kommen, 25. März, kostet in der Schweiz 320 Stutz gut, ist erhältlich in Blau und Schwarz. Also das heisst dann noch ein bisschen schöner irgendwie, nicht nur Blau und Schwarz. Cosmo Black. Cosmo Black und was? Aqua Blue oder irgend so? Ja, so irgendetwas. Hauptsache tönt gut. Ja, also sieht nicht schlecht aus. Wir haben jetzt dort mal das blaue Gerät in der Hand gehabt, jetzt noch schön ausgesehen. Ein weiteres neues Feature, das hier angekündigt worden ist, gross beworben wird, nennt sich da Street Pass. Was muss man sich da darunter vorstellen? Man läuft halt so bei den Personen vorbei, also draussen ist man so auf der Straße und wenn man beieinander vorbeiläuft und beide Personen haben einen 3DS und beide haben das Feature angeschaltet, dann wird automatisch werden da Daten austauscht. Ich weiß nicht genau. Also man kann da mies austauschen, irgendwelche, vielleicht irgendwelche Kontaktdaten oder auch gewisse Art Items oder so etwas. Also man sollte da irgendwie wie kleine Vorteile auch ins Spiel oder so bekommen. Ja genau, wenn man an Hotspots vorbeiläuft, dann tut es automatisch updaten. Genau. So, ja. Das wäre dann, glaube ich, sogenannte Spot Pass, nennen sie denn. Also wenn man jetzt vielleicht irgendwie dann durch einen Mediamarkt würde laufen, man hat den 3DS im Sack, man hat den Modus aktiviert, also der ist dann so nach dem Standby, werden automatisch einfach irgendwelche Demos oder so, irgendwelche Goodies aufs Gerät geladen. Ja, finde ich noch witzig. Hoffentlich kommt da etwas Gutes, hoffentlich wird da etwas Cooles draus gemacht. Das wird dann jeweils mit einem Lichtli signalisiert auf das Empfängerlicht vom DS. Ich frage mich, wie das auch ist, wenn man das jetzt runterladet, hat das einen internen Speicher? Oder ist man dann gezwungen, eine SD-Karte? Es hat 2 GB mitgeliefert. 2 GB, okay. Okay, ja, also mitgeliefert. Da haben wir auch noch etwas gesehen oder herausgefunden, wo vielleicht noch etwas anders ist. Also jetzt das Ladesystem ist auch noch etwas anders, wo da mitgeliefert wird. Also ist dann mehr so eine Docking Station. Augmented Reality Games ist etwas, was mich jetzt persönlich auch noch interessieren würde. Heisst das so viel wie, dass man mit dem 3DS eigentlich kann spielen, indem dass man seine Umgebung, also seine Realität eigentlich mit einbezieht. Oder umgekehrt, dass man eigentlich den 3DS in die Realität einbezieht. Wir haben hier auch kurz gesehen, sie haben hier uns so kleine Kärtchen verteilt. Also wie eine Art kleine Sammelkärtchen mit irgendwie einem Mario drauf oder irgendeinem Link drauf oder so. Die kann man sich dann auf den Tisch legen vor sich. Kann man die wie abfilmen mit dem 3DS und dann passiert da irgendetwas, kommt da irgendwie so ein kleines Mario-Figürchen und so. Dann sieht man dann halt, wie der Mario auf seinem Screen dann halt bei sich irgendwie durch die Wohnung durchläuft und so. Also noch kleine Spielerei, ich weiß jetzt auch nicht. Mhm. Das klingt sehr spannend. Also in der Zeit auch mal wirklich gut überkommt. Ja, also es ist ich finde es jetzt nicht spannend, weil ich dann einen Mario habe, der bei mir über den Tisch läuft. Ich finde es vielleicht eher spannend, weil ich dann irgendwann mal ein Game könnte haben, das vielleicht innovativ nutzt. Ich denke da in Invisimals oder so. Für das iPhone habe ich mal eine App gesehen, hat mir ein Kollege gezeigt, wo genau das System unterstützt, ja, auch mit so Bildchen, wo man kann sich irgendwo auf den Tisch legen kann. Und das Interessante ist dann, es hat dann auch erkannt, wie die Ebene ist, also... Also die Neigung von der Oberfläche hat es richtig wieder... Das hat dann aber, ich weiß nicht, ob das beim 3DS auch der Fall ist, weil bei der Karte, die für das iPhone nötig war, hat es dann auch noch ein kleines Raster drauf gehabt, was jetzt da bei dieser Karte nicht der Fall war. Aber auf jeden Fall würde ich das eigentlich auch ziemlich begrüßen. Ich finde das noch ein interessantes Element. Ja, hoffen wir, es wird in diesen Spiel gut umgesetzt. Ich würde sagen, bleiben wir doch gerade beim Stichwort Spiel. Wir haben einige Release-Titel, eigentlich auch einige spannende. Also wir haben Street Fighter gegamed. Dort hat man zwar eben gesehen, dass dort in Ebenen geschafft wird mit dem 3D-Effekt. Die Figuren selber sind aber schon dreidimensional übergekommen. Also habe ich gefunden. Also ich habe schon gefunden, du hast einfach deine Figuren leicht 3D. Das ist Ebene Nummer 1. Und Ebene Nummer 2 ist einfach der Hintergrund vom Stage. Und man sieht es dann halt wirklich gerade sehr gut. Ich meine, Street Fighter ist so ein Spiel, wo zweidimensional ist und mit der dritten Ebene in die Tiefe hinter einfach nur optisch noch eine dritte Dimension bringt. Mhm. Aber das Gameplay ist ja 2D. Das steht wirklich sehr gut gesehen. Ja, davor vielleicht noch das Leben, all die Daten, die halt für die Kämpfe benötigt werden. Im Prinzip können ja eh nur 2 Ebenen vermittelt werden. Wenn ich das mit dieser Technik richtig verstanden habe, wo eigentlich 2 Kameras virtuell deine Augen zuordnet. Genau. Also der Witz ist ja grundsätzlich, dass wir dreidimensional sehen, brauchen wir eigentlich 2 Bilder. Je ein Bild für ein Auge. Und durch die unterschiedlichen Bilder können wir dann eigentlich eine Dimension raussehen. Und das ist eigentlich genau jetzt auch der Witz beim 3DS. Es werden mehrere Bilder produziert, die mittels so einem Raster dann eigentlich auf die Augen gelenkt werden und das simuliert uns dann eigentlich eine Tiefe. Wir haben jetzt gerade vom Street Fighter geredet, natürlich nicht der einzige Titel, der hier am 25. März wieder erhältlich sein. Wir haben hier eine ganze Liste. Also wir hätten hier Sims 3, Pilot Wings Resort, Nintendox und Cats, eben Street Fighter, wie schon gesagt, dann das Pro Evo 11 wird auch kommen, wir haben Lego Star Wars, Ridge Racer, Super Monkey Ball, Samurai Warriors, Asphalt 3D, klingt sehr gut, Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy's Splinter Cell und Raven. Also wir sehen hier, Nintendo ist dick dabei, aber nicht nur Nintendo. Wir haben also hier also von Anfang an schon Third-Party-Publisher, Entwickler, die gerade einsteigen, also wie zum Beispiel eben Ubisoft, Sega, Electronic Arts, also das sind eigentlich alle schon dabei. Darum bin ich da eigentlich recht guter Dinge und guter Hoffnung, dass das sehr breit unterstützt wird, dass wir da auch bald mal wirklich tolle Sachen sehen können. Jetzt frage ich euch, reizt euch der 3DS mal ganz allgemein? Also würdet ihr euch den ziehen und welche Games reizen euch? Wie ich jetzt den 3DS erlebt habe, also so etwas zu besitzen, ja, würde mich schon reizen. Ob ich da jetzt 320 Franken würde für das ausgeben, eher nicht. Solange nicht bessere oder viel mehr Spiele würden rauskommen. Das Einzige, was mich richtig reizt, wie ich jetzt da gerade gehört habe, ist Rayman oder später Zelda, also das Remake von Ocarina of Time. Ich meine, das ist einfach ein Klassiker, wo man gerne spielt. Wenn man es jetzt halt auch noch so leicht kann vornehmen und anfangen zu spielen, das Kriterium, das ich zum Kauf für so etwas brauche, ist eigentlich sind Games. Also die Games müssen gut sein und es müssen mehr sein. Also ich selber würde es noch nicht kaufen, vielleicht später. Ich weiß nicht, vielleicht wenn das neue Pokémon rauskommt und es da drauf hat. Butch, würdest du 320 Franken jetzt ausgeben und dir den 3DS bestellen? Ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass ich mir den nicht zum Release kaufen werde. Vor allem habe ich dann auch noch die Meinung, dass der 3D-Modus eigentlich nur ein neuer Darstellungsmodus ist und für die Spiele nicht von Vorteil ist, weil ich denke, dass kein Spiel auf dem Element würde aufbauen, weil man kann ja eigentlich den Modus abstellen und anstellen. Ja, es sieht dann vielleicht auch ein bisschen besser aus. Es kann die Grafik vielleicht auch ein bisschen verstärken, aber... Du meinst, es wird nicht irgendwie innovativ genutzt als Teil vom Gameplay? Du kannst eigentlich alles auch machen, wenn es nicht 3D ist. Es wird nicht, du kannst nicht irgendwie den 3D-Modus nutzen, um etwas möglich zu machen. Ja, also ich weiss nicht, also ein Titel, der das wirklich voraussetzt. Ja, also das Spiel wird grundsätzlich einfach schöner, aber es wird nicht besser. Deswegen muss ich nicht 320 Franken ausgeben. Ja, also mir geht es da ähnlich. Ich würde mir den 3DS sicher nicht zum Release kaufen. Schon gar nicht zu dem Preis. Also meine persönliche Preisschwelle, wenn ich mir das jetzt überlege, wäre jetzt etwa 150 Franken. Dann wollte ich aber auch wirklich wissen, es hat ein paar gute Titel draus. Vorher kaufe ich mir da nicht. Also, ist der DSi schon bei 150 Franken? Also wir sind jetzt da aktuell beim DSi bei einem Preis von 200 Franken und beim Nintendo DSi XL sind wir jetzt aktuell bei 250 Franken. Also ich sehe, bis da meine Preisschwelle von 150 Franken erreicht ist bei einem 3DS. Ich glaube, da kommt schon der 4DS raus. Also in dem Fall werde ich mir das Gerät wahrscheinlich nicht kaufen, außer es kommen da wirklich die Bombentitel raus. Also PlayStation 2 ist Neupreis so 150 Franken. Immer noch? Ja, okay, ja. Aber wer zahlt jetzt für eine PlayStation 250 Franken neu für nichts dazu? Also bitte. Ja, also ich habe es mal so gesehen in einem Laden, aber vielleicht ist das auch ein bisschen schwer. Ich muss jetzt sagen, also für die 320 Franken, die jetzt da ein DSi kostet, also da kommt jetzt bei mir noch eine PS3, noch eine private für bei mir daheim noch zuerst, also noch vor dem 3DS. Ja, das ist irgendwie der Mehrwert viel grösser. Gut, dann wären wir auch schon wieder am Ende von der vierten Episode vom Nerdy by Nerds Audio Podcast. An dieser Stelle müssen wir sicher noch rasch erwähnen, dass wir jetzt neuerdings auch ein Forum haben und ihr könntet mitdiskutieren mit uns, wie zum Beispiel über den Podcast hier, aber auch über die Zeiten allgemein, über Artikel etc. etc. Das Ganze wird uns zur Verfügung gestellt von insidegames.ch. Also an dieser Stelle vielen Dank an die Leute dort. Geht sicher mal auf insidegames.ch. Da gibt es immer neue Reviews, News, neue Artikel und natürlich auch das Forum dort drin. Meldet euch an, schaut es an, es ist eine gute Sache. Dann haben wir vielleicht noch weitere Partnerschaften demnächst in Planung, ist aber überhaupt noch nicht sicher. Darum wollen wir jetzt an dieser Stelle gar noch nicht viel verraten. Bleibt dran, wir werden euch da über Twitter sicher zuerst noch informieren oder dann auch im Podcast und spätestens dann irgendwann auf der Seite, wenn es soweit ist. Also auch da lohnt sich einmal mehr, regelmäßig reinschauen. Das wäre es schon von der vierten Episode. Ich bedanke mich da ganz herzlich fürs Zuhören. Wie immer, schreibt Comments. Jetzt könnt ihr es auch im Forum machen. Followt auf Twitter und so weiter und so weiter. Ihr wisst es ja. Hoffentlich hört man sich beim nächsten Mal wieder, wenn es heisst Nerdy by Nerds Podcast Episode 5. Tschüss zusammen, merci. Ciao. Game over.